In letzter Zeit haben die Lehrer und Forscher der Literaturhochschule der Kim-Il-sung-Universität das Nachschlagewerk mit ergänzten Materialien, ein klassisches Werk der koreanischen Nation, übersetzt und herausgegeben. Dutzende Literaten und Gelehrte des koreanischen Feudalstaates Joseon hatten mehr als 130 Jahre lang das Dongguk-Nachschlagewerk mit verschiedenen Materialien, das im Jahr 1770 erschienen war, revidiert und ergänzt und im Jahr 1907 das Nachschlagewerk mit ergänzten Materialien herausgegeben. Dieses klassische Werk enthält die Materialien über verschiedene Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Kultur und Militärwesen von der Joseon-Zeit bis zur Zeit des koreanischen Feudalstaates Joseon. Beim Namen des Buches Dongguk-Nachschlagewerk mit verschiedenen Materialien bedeutet das Wort Dongguk unser Land. Das übersetzte Nachschlagewerk mit ergänzten Materialien besteht aus 21 Bänden. Anders als andere klassische Werke der Nation, die bisher übersetzt und herausgegeben wurden, hat das Werk ein originelles System, eine einmalige Struktur und die eigentümlichen Inhalte.